naiv sein. Ich lache mich tot, dass ich nicht lache. Das Seil begann zu brennen. Nimm das und das und das, schrie der Terrorknüppel, als Felicio den Feuerteufel mit ihm kiekste. Er stippelte den Feuerteufel. Die brennenden Seile lösten sich. Jetzt, rief Felicio, und Madame Flamme spuckte wie ausgemacht die Kerze aus der Halterung. Die Kerze fiel wie geplant auf den Schwefel, der sofort zu brennen begann. Blaue Flammen loderten und eine Schwefelwolke stieg vor dem Spiegel auf. Die Spiegelfläche verwandelte sich in Wasser, das senkrecht stand. Am anderen Ende konnte man den Garten vom Huberschmied sehen, der schon den Schwefel auf seiner Seite entfacht hatte. Jetzt kam es auf die Stiefel an. Sie sollten genau jetzt dem Feuerteufel einen ordentlichen Tritt ins Hinterteil verpassen. Was ist mit Plan B? Jetzt los, treten! Es gibt keinen Plan B! Oh, wir trauen uns aber nicht. Los! Gleich ist der Schwefel verbrannt. Los, schnell! Dann schlossen sie die Augen und nahmen allen Mut der Welt zusammen, holten aus und verpassten dem fauchenden Feuerteufel einen gehörigen Tritt. Jetzt kriege ich dich. Zuerst beiße ich deine kleinen Finger ab und stoppe sie in deine Ohren. Und dann einen nach dem anderen. Und die Daumen, die kommen zum Schluss. Stampfend schepperte er in Richtung Felicio. Ich hau dir auf die Klappe. Komm schon, rief der Terrorknüppel. Felicio lockte ihn zum Spiegel. Dann sprang er mit einem Satz in den Spiegel. Glas zerbrach und Felicio spürte den Schmerz zerschnittenen Fleisches. Und als er an sich heruntersah, hingen lange Hautfetzen von Stofffetzen, blutgetränkt, nicht zu unterscheiden. Dann begann er zu laufen. Bloß nicht stehen bleiben. Der Feuerteufel sprang hinterher. Und weil in der Spiegelwelt alles anders ist, rechts ist links ist rechts, oben ist unten und unten ist oben, verwandelte der Feuerteufel sich in einen riesigen Eisblock. Er rutschte von seinem eigenen Schwung ein Stück und dann schob Felicio ihn an. Der Feuerteufel war regungslos im Eis eingeschlossen. Ganz schön kalt für die Jahreszeit, lästerte der Terrorknüppel. Links und rechts des Weges lauerten die Spiegelwesen darauf, Felicio packen zu können. Frische Lunettos, ein witziger, runder, dicker Koch hielt Felicio frische Pfannkuchen vor die Nase. Alles nur Illusion, rief er sich ins Gedächtnis. Dann sah er einen kleinen, süßen Hundewelpen, der sich die Pfote leckte und blieb stehen. Verdammter Mist, nicht stehen bleiben! Der Hund verwandelte sich in eine fauchende Echse und biss Felicio in den Arm. Ah, lass los! Die Echse wollte mit Felicio zum Ausgang. Du bist zu schwer. Lass das. Terror, ich hau ihm eins auf den Kopf. Doch sie ließ nicht ab. Felicio, der Schwefel brennt gleich ab, rief der Huberschmied am anderen Ende. Felicio konnte sich nicht befreien. Dann griff Felicio zu seinem Zauberamulett, welches er um den Hals trug, riss es vom Band und presste dieses auf den Schnabel der Echse. Das Amulett glühte auf und brannte sich unter fürchterlichem Gestank in die Haut der Echse. Da ließ sie los. Schnell, wir müssen raus hier. Er schob den Feuerteufel-Eisblock weiter durch die Spiegelwelt und im letzten Moment schubste er den Eisblock durch den Spiegel in den Garten vom Huberschmied. Der legte den Feuerteufel sofort in Ketten. Schluss mit den Spirenzien, sprach dieser. Da stand er nun, angekettet und regungslos. Niemand hatte mehr Angst vor ihm und deswegen hatte er auch keine Macht mehr, weil Macht nur auf dem Boden von Angst bestehen kann. Was für eine Action! Verdammt, das war der Hammer! Freute sich der Terrorknüppel. Der Schwefel brannte ab und der Spiegel wurde wieder normal. Felicio war unversehrt. Es war alles nur Spiegeltäuschung. Der Huberschmied reichte Felicio die Hand. Glückwunsch! Er hatte so große und starke Hände, dass man sich am liebsten zum Schlafen da reingelegt hätte. Danke, nun ist der Spuk zu Ende. Der Huberschmied brachte Felicio nach Hause. Im Park war das Feuer heruntergebrannt. Die Stiefel und Madame Flamme waren in Feierlaune. Wir haben den Teufel ausgetrieben, er wird uns nie mehr kriegen. Wir haben den Teufel ausgetrieben, er wird uns nie mehr kriegen. Wir haben keine Angst, egal was er verlangst. Wir haben keine Angst, egal was er verlangst. Na, ihr seid mir ja eine starke Truppe. Den ganzen Abend wurde das Abenteuer noch reflektiert. Jeder reflektierte seine Art, wie er das Abenteuer erlebt hatte. Alle waren Helden an diesem Abend, weil sie ihre Angst besiegt haben. Und damit sie gar nicht erst wiederkam, streute Felicio eine Handvoll Salz vor die Tür.